Erst als Davids Tod näher rückte, gab er seinem Sohn Salomo letzte Anweisungen für seine Zukunft als König. Zweiter David sagte, dass er bald sterben werde, weshalb Salomo mutig sein und sich wie ein starker Mann verhalten solle. Dritter, er sollte die Gebote Gottes genau befolgen, damit er bei allem, was er tut, Erfolg hat und Gottes Segen empfängt. Vierter, wenn Salomo Gott treu bleibt, wird Gott sein Versprechen halten, dass immer ein Nachkomme Davids auf dem Thron Israels sitzen wird. Fünfter, David erinnerte Salomo an Job, der zwei Heerführer im Frieden ermordet und dadurch große Schuld auf sich geladen hatte. Sechster, Salomo sollte seine Weisheit nutzen und dafür sorgen, dass Job für seine Taten bestraft wird, bevor er alt stirbt. Siebter, den Söhnen von Barsilai sollte Salomo jedoch Gutes tun, weil sie David geholfen hatten, als er vor Absalom fliehen musste. Achter, auch Simei wurde erwähnt, der David früher schwer beleidigt hatte, obwohl David ihm damals versprochen hatte, ihn nicht zu töten. Neunter, Salomo sollte Simei jedoch nicht ungestraft lassen, sondern einen Weg finden, ihn für seine frühere Bosheit zur Rechenschaft zu ziehen. Zehnter, schließlich starb David und wurde in der Stadt Davids begraben, wo auch seine Vorfahren ruhten. Elfter, David war insgesamt 40 Jahre lang König, wobei er 7 Jahre in Hebron und 33 Jahre in Jerusalem regierte. Zwölfter, Salomo übernahm den Thron seines Vaters David und seine Macht als König wurde von Tag zu Tag fester. 13. Eines Tages besuchte Adonia die Mutter von Salomo, Bathiba, die ihn fragte, ob er in friedlicher Absicht komme. 14. Adonia antwortete, dass er ein wichtiges Anliegen habe, woraufhin Bathiba ihm erlaubte, sein Anliegen vorzubringen. 15. Er erklärte, dass eigentlich er König hätte werden sollen, aber Gott habe das Königtum stattdessen seinem Bruder Salomo gegeben. 16. Nun bat er sie um einen einzigen Gefallen und flehte sie an, seine Bitte nicht abzulehnen. 17. Er bat sie, Salomo zu überreden, ihm Abisag von Sunem zur Ehefrau zu geben, da der König ihr nichts abschlagen würde. 18. Bathiba stimmte zu und versprach, persönlich mit dem König über diesen Wunsch zu sprechen. 19. Als sie zu Salomo kam, stand der König respektvoll auf, verneigte sich vor ihr und ließ ihr einen Thron zu seiner Rechten aufstellen. 20. Sie sagte, dass sie eine kleine Bitte habe, und Salomo antwortete, dass er seiner Mutter keinen Wunsch verweigern wolle. 21. Dann bat sie ihn, dass sein Bruder Adonia die junge Frau Abisag heiraten dürfe. 22. Salomo erkannte jedoch die Gefahr und fragte seine Mutter, warum sie nicht gleich das ganze Königreich für Adonia verlange. 23. Der König schwor bei Gott, dass Adonia für diese gefährliche Forderung noch am selben Tag mit seinem Leben bezahlen müsse. 24. Da Gott ihn auf den Thron gesetzt hatte, schwor Salomo, dass Adonia sofort hingerichtet werden sollte. 25. Er gab Benaja den Befehl, und dieser führte die Hinrichtung an Adonia aus. 26. Dem Priester Abjatar befahl der König, auf sein Landgut zu gehen, da er zwar den Tod verdient hatte, aber früher David treu gedient hatte. 27. So entfernte Salomo Abjatar aus dem Priesteramt, wodurch sich eine alte Prophezeiung Gottes über die Familie von Eli erfüllte. 28. Als Job davon hörte, floh er zum Zelt Gottes und hielt sich am Altar fest, weil er Angst vor der Strafe hatte. 29. Salomo wurde berichtet, dass Job beim Altar Schutz suchte, woraufhin er Benaja schickte, um ihn dort zu töten. 30. Benaja forderte Job auf, das Zelt zu verlassen, aber Job weigerte sich und wollte lieber direkt am Altar sterben. 31. Der König befahl Benaja, Job dort zu töten und zu begraben, damit die Schuld für die unschuldigen Toten von Davids Familie genommen wird. 32. Gott sollte Job für den Mord an zwei besseren Männern bestrafen, die er ohne das Wissen von David getötet hatte. 33. Die Verantwortung für dieses Blut sollte für immer auf Joabs Familie liegen, während Davids Haus ewigen Frieden von Gott erhalten sollte. 34. Benaja ging daraufhin hin und tötete Job, der später bei seinem Haus in der Wüste begraben wurde. 35. Danach ernannte der König Benaja zum neuen Heerführer und setzte Zadok als Priester an die Stelle von Abjatar. 36. Salomo ließ Simei rufen und befahl ihm, ein Haus in Jerusalem zu bauen und die Stadt niemals zu verlassen. 37. Er warnte ihn ausdrücklich, dass er sterben müsse, falls er jemals den Bach Kidron überqueren und die Stadt verlassen würde. 38. Simei akzeptierte diese Bedingung und lebte für eine lange Zeit friedlich in der Stadt Jerusalem. 39. Nach 3 Jahren liefen jedoch 2 Sklaven von Simei weg, woraufhin er erfuhr, dass sie sich in der Stadt Gat befanden. 40. Simei machte sich sofort auf den Weg nach Gat, um seine Sklaven zurückzuholen, und verließ damit unerlaubt die Stadt. 41. Als Salomo erfuhr, dass Simei die Stadt verlassen hatte und wieder zurückgekehrt war, ließ er ihn sofort zu sich rufen. 42. Der König erinnerte ihn an den Eid und die Warnung, dass er sterben würde, wenn er Jerusalem jemals verlassen sollte. 43. Er fragte Simei, warum er sein Versprechen gegenüber Gott und den Befehl des Königs so leichtfertig gebrochen habe. 44. Salomo sagte, dass Simei genau wisse, wie viel Böses er David angetan habe, und dass Gott ihn nun dafür bestrafen werde. 45. Während Simei bestraft wurde, sollte der König Salomo gesegnet sein und der Thron Davids für immer sicher bestehen bleiben. 46. Schließlich gab der König Benaja den Befehl, Simei hinzurichten, wodurch Salomos Herrschaft über das ganze Land endgültig gefestigt wurde.